Die Betrachtung der Entwicklung von Geldmengen im Zusammenhang mit Zinsen, Inflation und Wirtschaftswachstum ist ein wesentlicher Teil geldpolitischer Analyse. Ausgelöst von der wissenschaftlichen Wiederbelebung des Monetarismus in den 60er Jahren durch Milton Friedman und seine Schüler, gewann die Steuerung der Geldmenge in den 70er und 80er Jahren für die Politik der Notenbanken wachsende Bedeutung. Maßgebend dafür war die damalige Notwendigkeit zur Bekämpfung der weltweit grassierenden Inflation. Durch strikte Geldverknappung mit der Folge zeitweilig sehr hoher Realzinsen gelang das auch mit Erfolg. Die Inflation ließ nach, auch die Zinsen konnten wieder sinken. Nachdem die Inflationserwartungen einmal gebrochen waren, zeigte sich seit Ende der 80er Jahre zunehmend, dass die Inflation auch dann unter Kontrolle blieb, wenn die Geldbestände stärker wuchsen als das Sozialprodukt. Das lässt sich erklären. Ein weiter Geldmantel ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Inflation. Eine die Kapazitätsgrenzen übersteigende Nachfrage nach Gütern und Diensten und ein Wettbewerbsumfeld, das es möglich macht, Preise zu erhöhen und Kosten zu überwälzen, müssen hinzukommen. Außerdem spielen die Psychologie und die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte eine Rolle. Moderne Geldpolitik setzt sich heute zumeist ein Inflationsziel, das nicht überschritten werden sollte, und achtet erst in zweiter Linie auf die Geldmengenentwicklung, wenn überhaupt. Außerdem achtet sie darauf, durch ihre Kommunikation und durch ihr Gesamtverhalten die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Wenn nämlich alle Wirtschaftssubjekte ihren individuellen Entscheidungen eine bestimmte niedrige Inflationserwartung zugrunde legen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwartungen auch in Erfüllung gehen. Das geldpolitische Zwei-Säulen-Konzept der EZB setzt sowohl auf die Analyse der Preisentwicklung als auch auf die monetäre Analyse der Geldbestände. Letzteres trat allerdings in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Hintergrund. Im Falle der EZB ist das Inflationsziel 2%. Die so gesteuerte Geldpolitik achtet aber auch darauf, dass es kein sinkendes Preisniveau, also keine Deflation gibt. Freilich hat die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass billiges und reichlich vorhandenes Geld zwar nicht zu steigender Inflation führen muss, wohl aber kann es sogenannte Vermögensblasen bewirken, weil billiger Kredit und leichte Verschuldungsmöglichkeit die Spekulationsfreude befördern. Wenn schuldenfinanzierte Vermögensblasen zusammenbrechen, kann dies große Wirtschafts- und Finanzkrisen auslösen. So wurde die Weltfinanzkrise, die 2007 ausbrach, wesentlich durch die Immobilienpreisblase in den USA verursacht. Diese wiederum wäre gar nicht erst entstanden, hätte die Notenbank der USA nicht jahrzehntelang eine Politik des leichten Geldes betrieben. Vergleiche dazu Kapitel 6. Diese Kurzbetrachtung zu Geldtheorie und Geldpolitik habe ich an dieser Stelle nicht eingeschoben, um den Leser zu verwirren. Fühlt er sich trotzdem verwirrt, so sei er damit getröstet, dass es den meisten Experten zumindest zeitweise nicht anders geht. Wichtig ist die Erkenntnis, dass das Zusammenwirken zwischen Geld und Kredit einerseits, Preisentwicklungen und Realwirtschaft andererseits kein simples, hydraulisches oder mechanisches System ist, in dem sich Ursache und Wirkung leicht zuordnen lassen. Wer also glaubt, wenn man von vorne in das System den Ankauf von Staatsanleihen durch die Notenbank hineinsteckt, dann komme hinten automatisch und zwingend Inflation heraus, der irrt. Auch ohne, dass man Experte für Währungsfragen ist, zeigen die Zahlen, dass es nicht leicht ist, zwischen dem Umfang der staatlichen Anleihen, die im Eigentum der EZB sind, und anderen geldpolitischen Einflussgrößen einen Zusammenhang herzustellen.